Wir beginnen heute mit dem Klavierkonzert von Minas Bobudakis. Er selbst ist der Solist, Michael Helmrath dirigiert die Bayerische Kammerphilharmonie. Thank you. Thank you. Das Klavierkonzert von und mit Minas Bobudakis. Michael Helmrath dirigierte in diesem Live-Mitschnitt von 2000 aus dem Künstlerhaus am Lenbachplatz in München die Bayerische Kammerphilharmonie. Von Moritz Eggert folgt nun das Streichquartett Nummer 2 mit dem Titel Et in Arcadia Ego. Hier eine Aufnahme mit dem Zentaur-Quartett. Annette Fritz und Marc Kaufmann Violine, Katharina Schmauder Viola, Caio de Azevedo Violoncello. Et in Arcadia Ego. Das Streichquartett Nummer 2 von Moritz Eggert, gespielt vom Centaur Quartett. Annette Fritz und Marc Kaufmann Violine, Katharina Schmauder Viola, Caio de Acevedo Violoncello. Wir kommen nun zu einer Komposition für Fagott Solo von Constantia Gursi. Engel, 6 Miniaturen für den Frieden, mit den Titeln Von Weitem, Nah, Sehr Nah, Berührung, Überall und ein Gedicht. Der Interpret unserer Aufnahme ist Theo Plath. Thank you. sechs Miniaturen für den Frieden, Opus 99 von Konstantia Gursi. Das war eine Aufnahme von 2022 mit dem Fagottisten Theo Plath. Markus Lehmann-Horn hat die folgenden drei Sätze für Streichquartett zu drei Videoclips geschrieben. Sugarwater, California und No No. Hier eine Aufnahme mit Hermina Sabo und Peter Clemente, Violine, Andreas Grote, Viola und Sven Faulian, Violoncello. Thank you. Hermina Sabo und Peter Clemente Violine, Andreas Grote Viola, Sven Faulian Violoncello. 2006 in der Münchner Musikhochschule mit 3 Sätzen für Streichquartett von Markus Lehmann-Horn. Gloria Coates ist die nächste Komponistin hier im Concerto Bavarese. Wir bringen ihr Nonette, Halley's Comet, in einer Aufnahme von 2023 mit dem Ensemble Der gelbe Klang und dem Ensemble New Babylon unter Leitung von Armando Merino. Thank you. Der Hallische Komet. Nonette von Gloria Coates. Hier mit den Ensembles Der gelbe Klang und New Babylon unter Leitung von Armando Merino. Das war ein Live-Mitschnitt von 2023 aus dem Schwerereiter in München. Die Hornistin Urla Kahl spielt jetzt das Stück Jan von Viera Janáčeková. Jan, ein Stück für Horn Solo von Viera Janáčeková, interpretiert von Urla Kahl. Beschließen wollen wir dieses Concerto Bavarese mit dem symphonischen Essay für Kammerensemble von Johannes X. Schachtner. Das Ensemble Zeitsprung musiziert unter Leitung von Markus Elsner. Thank you. Johannes X. Schachtners symphonischer Essay in einer Aufnahme von 2016 mit dem Ensemble Zeitsprung unter Leitung von Markus Elstner.